Duft. Verwester Duft. Schwarz wie die Nacht. Die dunkle Pracht. Ein wahrer Albtraum. Auf engstem Raum. Wo bin ich hier? Was geschah mit mir? Ich kann nicht sitzen, kann nicht stehen und schon gar nicht aus dem Raume gehen. Hast versucht mit voller Kraft, doch es hatte nichts gebracht. Nur die Erde attackierte mich, drang in den Mund einfach widerlich. Kein einzelner Ton weit und breit hat tief in meiner Einsamkeit. Ich wurde lebendig begraben, muss das Schlimmste ertragen, das man sich nur vorstellen kann. Ja, ich wurde lebendig begraben, muss das Schlimmste ertragen, das man sich nur vorstellen kann. Holt mich hier raus! Raus aus diesem Kraus! Bitte! Ein Wurm besucht meine Gruft! Ein Wurm besucht meine Gruft! Riecht wohl den frischen Menschenduft! Riecht wohl den frischen Menschenduft! Ein zweiter folgt zugleich, ein zweiter folgt zugleich. Meine Haut wird kreidebleich, meine Haut wird kreidebleich. 10 weitere Tage.